Ja, liebe Freunde, ich danke unserem Peter 1 und Peter 2, ja. Also, wie die zusammen im Auto sitzen, ist ein Peterwagen, ja. Und es ist immer wieder schön, dass einfache, normale Dinge auch mal so wieder ausgedrückt werden in einem Irrenhaus, wo man schon gar nicht mal das Radio einschalten möchte und fragt sich jeden Tag, welches Schwein wird heute durchs Dorf getrieben, ja. Also, ich komme ja gerade aus Rothenburg ob der Tauber. Und habe heute Morgen mit meinem Sohn da mal so ein kleines Frühstück da spendiert in dem ehemaligen Schlachthaus, das jetzt zu einer Bäckerei umgebaut wurde. Und da stand auch ein großes Schild mit auf den Tischen, wir suchen Mitarbeiter. Und dann denke ich mir, was steht denn daneben? Und dann lese ich daneben, wir suchen Mitarbeiter, Klammer, W-M-D. Und da dachte ich bei mir, selbst in Rothenburg, ob der Tauber ist das dritte Geschlecht bereits angekommen. Da kann sie mal Brötchen mehr irgendwo essen und leicht damit überfahren zu werden. Ja? Also, es ist irre. Hätte mir erst einer vor 20 Jahren gesagt, also ich glaube ja viel Unsinn, aber so schnell geht das nicht. Nein, ich schaffe das noch schneller zu werden. Ja? Aber trotz allem, liebe Freunde, was mir Mut macht, ist, dass trotz diesem ganzen Irrenhaus, und damit ist nicht diese heilige Halle gemeint, ja, so, dass trotz diesem Irrenhaus immer noch irgendwas übrig geblieben ist. Ja? Dass wir noch nicht ganz tot sind. Dass wir sozusagen als Symbol nicht diesen Adler haben, ein bisschen der weiße Adler auf weißem Grund, ja, sondern eigentlich unser Symbol ist der berühmte Frosch im Hals eines Storches, der schon halb verschlungen ist, aber die Ärmchen gucken raus, halt den Storch, den Hals zu sich geschluckt werden kann. Das ist eigentlich unser Symbol, ja. Und darum vielleicht auch dieses Liedchen noch. Im Jahre Null gab's ein Gericht, als die Sieger hier kamen, doch Gerechtigkeit gab's nicht für Geld. Und Macht und Europa überrannt, und zerrieb's dennoch verbrannt. Doch da seh ich die Arme erinnern noch, und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, bei Deutsche sich's noch Raum. Auf einmal waren zwei Staaten da, und die Teilung war nicht schwer, Adenauer ging einher. Und nun, die Werte ganz modern, haben die Sowjets die Leute mit den Sternen. Doch da sind die Haber immer noch, und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, bei Deutsche sich's noch Raum. Und als die Sache besser lief, und der Schornstein wieder rauchte, und das Tischloss das umrief, da war's, dass man niemand Reiche fand. Lass sie schaffen, wir herrschen ihr Land. Doch da sind die Armen immer noch, und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, bei Deutsche sich's noch Raum. Der Fortschritt schreitet zügig schnell, alte Werte über Bord, auch der Anstand, der ist fort. Heute lieb, man's halt multikulturell und schwärmt für Völkermord. Doch da sind die Haber immer noch, und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, bei Deutsche sich's noch Raum. Und auch wenn das Fernsehen weite liegt und die Presse weiter hetzt und den Anstand auch verletzt, und wenn der Wahnsinn hier regiert, wird an Deutsch und Sinn unbeirrt. Denn da sind wir aber immer noch, und das Volk ist noch da, unsere deutsche Nation, das Land. Es lebe hoch, bei Deutsche sich's, bei Deutsche sich's, bei Deutsche sich's noch Raum. Liebe Freunde, vor knapp einem Jahr war ich auch hier gewesen. Und in einem so einem Jahr kann vieles geschehen. Im letzten Jahr habe ich das große Glück gehabt, die Schöpfung noch einmal persönlich erleben zu können. Ich bin im letzten Jahr noch einmal Vater geworden. Das ist wirklich das neunte Kind gewesen. Ich sage das aber nicht als kleine Anregung für einen jeden, sondern ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Und mit der Geschichte kommt danach ein Lied. Ich war also bei der Geburt dieses Kindes dabei. Es war jetzt also für mich die 10. Geburt. Meine eigene weiß ich nicht mehr so genau. Aber die 9 Kindergeburten, an die kann ich mich noch ganz gut erinnern. Und da alle, die schon mal eine Geburt erlebt haben, wissen ja, das Kind wird ja während der Schwangerschaft von der sogenannten Plazenta, dem Mutterkuchen, versorgt. Und die wird als Nachgeburt, nach dem Geburtsvorgang, dann noch abgestoßen. Bei meiner Frau hat das nicht ganz geklappt und obwohl natürlich entbunden wurde, musste meine Frau in die OP. Und so hatte ich nun das kleine Würmchen, dass ich nun zum ersten Mal die ersten Atemzüge gerade selber miterleben durfte. Ja? Und sie wurde übrigens geboren bei Blitz und Donner, ist also ein Blitzmädel geworden. Ja? So, also alle, die schon mal wissen, was vor 45 mit gemeint war, wissen genau, ach nett. Ja? So, und nun hatte ich das große Glück, die ersten gut anderthalb Stunden gehörte dieses Kind mir ganz alleine. Ja, ab und zu guckte man hier mal rein, ob wir beide noch gut drauf sind, ja, ob ich eingeschlafen wäre, vielleicht mit dem Kind auf den Arm, so was passiert. Und wenn man so dieses Gespür hat von einem Kind, dessen Herzschlag man gerade spüren kann, was auch noch das eigene Fleisch und Blut, ist das eigentlich noch politisch korrekt, Fleisch und Blut? Ja, ja. Ja, das geht noch, ja, sehr gut, ja. Ich betone das eigene Fleisch und Blut, ja. Also ich rede nicht von Halal, ja. So, Koch habe ich es nicht gesagt, ja. So, und wenn man das nun erlebt, dann fragt man sich natürlich, in was für eine Welt wird dieses Kind eigentlich hineingeboren? Für mich ist irgendwie klar gewesen, das muss jetzt irgendwo mal von der Produktionsstraße Rennecke das letzte Modell geworden sein. Ja? Ist ja schön, die Maschinen sollen weiter geölt werden, aber ist die Produktion muss nicht weitergeführt werden. Irgendwann muss ja mal irgendwo mal ein Schluss sein. Ja? So, und da soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich dachte mir so bei mir, ich bin hergefahren zur Geburt mit einem Auto. Dieser Wagen ist knapp 20 Jahre alt. Schöner alter T4 von Volkswagen, als Autos noch bei Volkswagen den Begriff, also Made in Germany, noch irgendeine Berechtigung vielleicht gehabt haben vor 20 Jahren. Davon ist ja wenig geblieben. Und da fragte ich mich, was wird eigentlich sein, wenn das Kind so alt ist, das Auto, mit dem wir hergekommen sind? Und da bekommt man irgendwie Angst. Und ich habe die Hoffnung, ja, dass vielleicht in diesem Irrenhaus, das uns umgibt, vielleicht immer mehr Menschen irgendwie merken, wenn sie persönlich betroffen sind, dass irgendwas schiefläuft. Und dass sie vielleicht anfangen, nicht nur Fragen zu stellen und irgendwann wütend werden, sondern dass aus der Wut auch eine Tat entspringt. Und dann habe ich wiederum Hoffnung, dass ich hoffentlich noch jung und adrett genug bin, an dem Tag der Revolution dabei zu sein. Und mein persönliches Vorbild ist nicht Stauffenberg, sondern 1953 der Volksaufstand in der DDR. Und ich möchte gern dabei sein, ja, wenn ein Bürgermeister aus dem dritten Stock mit seinen Akten gemeinsam rausgefeuert wird. Und ich bin sicher, es gibt viele Bürgermeister, die es verdient hätten. Ja. Und vielleicht darf ich ein bisschen dabei sein, ob ich nur klatschen dürfte ganz unten und sagen, das war ein harter Aufschlag, aber es verdient. Ja. So, und darum, liebe Freunde, Mut zu machen, möchte ich deswegen auch ein Lied jetzt gerne singen. Und es ist inzwischen GEMA rechtlich frei, darum darf ich singen. Es stammt von 1933. Um Gottes Willen, aber keine Sorge. Es stammt nicht von den Comedian Harmonisten, damit ist es wieder abgesegnet und es ist also hier Amen, alles in Ordnung. Ja. Und die haben 1933 ein schönes Lied gesungen. Und das passt auch in die Wetterlage, die wir draußen haben, denn ihr habt ja schon fast Frühling, ich komme ja gerade aus dem Schnee, ja. Aber Vogtland liegt ja ein bisschen höher. Und möge dieses Lied vielleicht auch eine politische Hymne sein. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, schöner noch, wie es einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt auf das Herz wieder mit, und dann fängt ein neuer Frühling an. Arbeit und Zufriedenheit und innerer Sonnenschein, das muss sein. Du und ich, wir brauchen wieder neuen Mut, dann wird's gut. Unsere Heimat muss und bleibt bestehen und wird wieder schön. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, schöner noch, wie's einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt, kommt das Herz wieder mit, und dann fängt ein neuer Frühling an. Auch die grauen Wintertage gehen einmal vorbei, dann ist Mai. Und das große Wunder, das die Sonne wieder schafft, gibt uns Kraft. Und an die Vergangenheit ein Strich, jeder hofft wie ich. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, schöner noch, wie es einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man könnte wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt, ob das Herz wieder geht, und dann fängt ein neuer Frühling an. Sorgenlose, wunderschöne, längst vergangene Zeit, du bist weit. Freie Menschen, glücklicher als wir, wo seid ihr? Doch was uns die Gegenwart auch nimmt, ich weiß ganz bestimmt. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, schöner noch, wie es einmal war. Ein neuer Frühling wird in die Heimat kommen, alles wird so wunderbar. Und man wird wieder das Lied der Arbeit singen, gerade so, wie es einmal war. Es geht im Schritt und im Tritt, auch das Herz wieder mit, und dann fängt ein neuer Frühling an. Als ich heute hergekommen bin, hatte ich noch die Möglichkeit, einen kleinen Ausflug mit einem Freund in dem städtischen Heimatmuseum, ja, im Saarländischen oder Saarbrücker Museum, direkt am Schloss zu machen. Und die Ausstellung im Schloss kann ich nur jedem empfehlen, nicht nur, dass man die alten Festungsanlagen von unten sogar nochmal anschauen kann, die zum Teil freigelegt worden sind, sondern auch die Geschichte der Volksabstimmung, der ersten Volksabstimmung 1935 oder die Volksabstimmung von 1955. Es ist also interessant, sich damit zu beschäftigen. Und darum dachte ich mir, es wäre vielleicht gut, wenn ich ein passendes Lied dazu habe. Denn wir haben ja so vieles verloren in unserem Land. Inzwischen verlieren wir nicht nur unsere Länder, wir verlieren inzwischen auch unser Volk. Und der Spruch von den unabhängigen Nachrichten, wenn wir nicht bei Zeiten die Politiker austauschen, wenn die Politiker das Volk austauschen, das geschieht gerade. In einer Geschwindigkeit, dass selbst uns alten Hasen blinden Sehen vergeht. Ja. Und ich dachte mir, bring doch dieses Lied hier mit. Es wurde nach dem Ersten Weltkrieg von Paul Warnke geschrieben, als auch das Gebiet hier an der Saar von Frankreich genommen wurde durch ein Diktat. Und möge es noch einmal in Erinnerung sein, etwas festzuhalten, gedanklich. Wir verlieren gerade unsere Heimat jetzt nicht durch französische Besatzung, ja? Wir verlieren unsere Heimat durch die Besatzung im Gehirn. Wenn ich sehe, was hier teilweise auf den Straßen rumläuft, alle Kontinente, ja, da wäre ich ja mit ein paar marokkanischen Besatzungssoldaten ganz gut aufgestellt. Ja? Ja? Die hätte ich zumindest noch als Feindbild, aber wenn ich heute beim Aldi mal ganz kurz wieder zwei Brötchen geholt habe, denke ich mir, mein lieber Freund, die merken schon gar nicht mehr, wie blöd die alle um sich herum sind. Das ist ja noch viel schlimmer alles. Ja? Also glückliche Sklaven sind die größten Feinde der Freiheit. Und du bist umgeben auch in Saarbrücken vom glücklichen Sklaven. Ja? Und darum dieses Lied, das nach dem Ersten Weltkrieg als Gedicht erschienen ist, von Paul Warnke, was wir verloren haben. Ins Herz sollst du dir graben, dieses Wort als wie ein Stein. Was wir verloren haben, darf nicht verloren sein. Denn heilig ist die Scholle, darauf Jahrtausende lang. Die süße, wohlvertraute Volle, die deutsche Sprache klang. Sieh hin, wie hoch die Wälder, der Baskau hebt ins Blau, wo Schleswigs reiche Felder begrenzt die Königsau. Und tief im Schloss die Kohle das schöne Saarland trägt, und wo an Danzigs Mole der Weichselwelle schlägt. blinden Fußes Fuß an deinem stillen Herde. Hochmütig schrillt sein Gruß. Er schmiedet deine Kette, er freut sich deiner Not. Er schläft in deinem Bette, er isst von deinem Brot. Und du, der Glückserkoren, so stolz im Lichte stand, ach, du hast mehr verloren als Freiheit selbst und Land. Zerbrochen Wall und Leere, vergessen Scham und Scheu, und sind der Tage Rache, es kommt Kinderspott statt Reu. Du Knecht des Wahns, erwache und schüttle ab die Schmach, und sind der Tage Rache dem Tag der Freiheit nach. Lass du die Glut nicht sterben, die Himmel an entflammt, ihr wart von deinen Erben ein heilig hohes Amt. Du sollst es nie vergessen, du musst ja treu nur sein. Was Gott dir zugemessen, das wird auch wieder dein. Und pflege doch die Raben heut um das Felsgestein. Was wir verloren haben, darf nicht verloren sein. Und pflege doch die Raben heut um das Felsgestein. Was wir verloren haben, darf nicht verloren sein.